So nützlich können Geschichten sein. Aber wieso sollte sich jemand eine verrückte Geschichte über einen McDonald's-Geist ausdenken? Wahrscheinlich, weil es sehr praktisch ist, eine solche Geschichte zu haben. Lange Zeit konnten nur Menschen, echte Menschen aus Fleisch und Blut, ein Restaurant eröffnen, Mitarbeiter bezahlen und Geld verdienen. Doch wenn dabei etwas schiefging, hatten die Restaurantbesitzer ein Problem. Stell dir vor, du leihst dir Geld, um ein Restaurant aufzumachen und es kommt niemand, um bei dir zu essen. Wie willst du dann das Geld zurückzahlen? Du müsstest dein Haus, deine Schuhe und vielleicht sogar deine Socken verkaufen, um deine Schulden zu begleichen. Und ohne Sachen zum Anziehen lebt es sich nun mal schlecht. Und wenn doch jemand dein Restaurant besucht, besteht immer noch die Gefahr, dass er Bauchschmerzen bekommt und dir die Schuld dafür gibt. Dann stünde vielleicht die Polizei vor deiner Tür. So einen Ärger haben Restaurantbesitzer immer wieder erlebt. Und deshalb wurde es so manchem zu riskant, ein Restaurant oder ein Geschäft zu eröffnen. Warum sollten sie das Wagnis eingehen? Und genau für diesen Zweck haben sich erfinderische Leute die Geschichte mit den Unternehmen ausgedacht. Wenn du ein Restaurant eröffnen willst, aber keine Lust hast, deine Socken loszuwerden oder im Gefängnis zu landen, dann gründest du einfach ein Unternehmen. Das erledigt dann alles und übernimmt das volle Risiko. Zum Beispiel leiht es das Geld von der Bank. Wenn es dieses nicht zurückzahlen kann, wird niemand dich dafür verantwortlich machen. Und schon gar nicht wird man dir dein Haus oder deine Socken wegnehmen. Denn die Bank hat ja dem Unternehmen das Geld geliehen, nicht dir. Und falls irgendein Gast mal richtig fiese Burgerbauchschmerzen bekommt, bist du auch fein raus. Du hast den Burger ja nicht gemacht. Das war das Unternehmen. So ein Unternehmen ist einfach rundum praktisch. Das geht weit über die Sache mit den Restaurants hinaus. Stell dir mal vor, Tinas Vater fragt, wer mit seinen matschigen Schuhen quer durch den Flur gestiefelt ist. Dann könnte Tina seelenruhig sagen, ich nicht. Das war mein Unternehmen, das Tina-Unternehmen. Das würde das Leben doch sehr viel einfacher machen, oder? Ja, so funktioniert das Spiel der Erwachsenen. Wann immer du willst, dass sie die Verantwortung für etwas übernehmen, zum Beispiel dafür, dass sie die Umwelt zerstören, heißt es, das war ich nicht, das waren die Unternehmen. Du findest diese Sache mit den Unternehmen kompliziert und verwirrend? Keine Sorge, das geht nicht nur dir so. Selbst Erwachsene blicken da oft nicht richtig durch. Das tun nur wirkliche Spezialisten, die sogenannten Rechtsanwälte zum Beispiel. Willst du wissen, wie es überhaupt mit McDonald's losging? Auf jeden Fall nicht damit, dass Richard und Maurice McDonald ihren ersten Burger brieten oder den ersten Mauerstein ihres ersten Restaurants verlegten. Auch nicht mit dem ersten Kunden, der durch ihre Tür spazierte, oder dem ersten Dollar, der in ihrer Kasse klingelte. Nein, das Unternehmen entstand dadurch, dass ein Anwalt eine seltsame Zeremonie abhielt und eine Geschichte erzählte. Die spezielle McDonald's-Geschichte. Um diese Geschichte angemessen zu erzählen, schlüpfte der Anwalt erstmal in ein würdevolles Kleidungsstück. Seinen Anzug. Das kannst du dir gleich merken. Wer eine wichtige Geschichte unter die Leute bringen will, sollte wichtig aussehen. Das macht mehr Eindruck. Nachdem sich der Anwalt also in Schale geworfen hatte, klappte er ein paar alte Bücher auf. All diese dicken Schinken waren in Juristenlatein verfasst. Das ist eine komplizierte Sprache, die nur Anwälte verstehen und die ziemlich viele lateinische Wörter enthält. Der Anwalt blätterte und blätterte und suchte sich die Begriffe zusammen, die er zur Erschaffung von McDonald's brauchte. Dann verewigte er sie mit einem edlen Stift auf einem edlen Blatt Papier. Zum Schluss hielt er das Blatt hoch und las die Geschichte laut vor. Natürlich konnte niemand der Anwesenden das Unternehmen McDonald's sehen, hören oder riechen. Trotzdem waren alle überzeugt, dass es existierte, denn sie hatten ja die Geschichte gehört, die der Anwalt erzählt hatte. Und die fanden sie beeindruckend. An die glaubten sie. Ja, und so entstand McDonald's. Auch andere Unternehmen wie Apple, Mercedes und VW wurden auf diese Weise gegründet. Auch sie sind nichts anderes als Geschichten, an die Erwachsene glauben und für die sie sich gemeinsam ins Zeug legen.